Kundgabe 6180. Empfangen durch Bertha Dodder am 30.01.1955. Freiwillige Rückkehr zu Gott in Liebe. Euch alle will ich annehmen, wenn ihr nur von selbst zu mir kommt. Ich will euch wahrlich nicht zurückweisen, denn ich erwarte euch voller Liebe. Und mein Ziel ist, dass ihr euch ewig mir verbindet. Also werde ich selbst euch auch entgegenkommen, so wie ich nur den Willen in euch erkenne, dass auch ihr zu mir kommen wollet. Endlos lange Zeit schon seid ihr von mir entfernt, und ihr bleibet es so lange, wie ihr selbst meine Nähe nicht ersehnet. Denn von euch muss das Verlangen nach der Annäherung an mich ausgehen. Ich selbst bin immer bereit, euch anzunehmen. Doch mein Wille, meine Liebe zu euch, ist nicht ausschlaggebend für die Bindung zwischen uns, sondern eure Liebe muss euch zu mir hindringen, denn ihr gabet einst die Liebe hin. Ihr habt euch der Liebe entäußert, während meine Liebe zu euch unverändert die gleiche blieb. Also habe ich euch nicht von mir gestoßen, sondern ihr selbst strebtet von mir ab. Und so müsstet ihr von selbst wieder mir zustreben. Und ihr werdet von mir aus keine Abwehr, sondern immer nur größere Unterstützung finden, eben weil ich euch liebe und eure Rückkehr zu mir ersehne. Wenn ihr nun dies wisset, dass ich jeder Regung in euch achte, die mir gilt, dann könnet ihr auch vertrauensvoll eure Hände zu mir erheben. Denn ihr brauchet nur zu wollen, dass ich euch annehme, und ihr könnet euch schon von meiner liebenden Vaterhand ergriffen fühlen, die euch nun leitet auf rechten Wegen. Nur euer Wille muss zu mir gerichtet sein, dann könnet ihr auch überzeugt glauben, dass ihr das Ziel, die Verbindung mit mir, erreichet. Denn nur diesen euren Willen benötige ich, um nun auch alles so zu lenken, wie es eurer Seligwerdung dienlich ist. Aber es muss dieser Wille ernst sein, nicht nur durch Worte zum Ausdruck kommen. Denn ich sehe in euer Herz. Vergesset nicht, dass euer Erdenlebenszweck nur die im freien Willen angestrebte Verbindung mit mir ist. Vergesset nicht, dass ich immer bereit bin, euch zu mir zu ziehen, dass ihr mir nur gleichfalls eure Bereitschaft erklären müsstet. Dann aber könnet ihr unbesorgt sein. Ihr werdet das Ziel erreichen. Ihr werdet den Zweck eures Erdenlebens erfüllen. Denn dann habt ihr den Weg beschritten, der zum Vaterhaus führt, zur ewigen Heimat, die ihr einst freiwillig verließet und darum nun freiwillig wieder zurückkehren müsstet, um nun in meiner Nähe ewig selig zu sein. Amen.